ist das Leben hart, doch ich gebe niemals auf. Gott, ich bete zu dir. Ich lass den Kopf niemals hängen, denn ich schau zu dir auf. Gott, ich bete zu dir. Manchmal ist das Leben hart, doch ich gebe niemals auf. Gott, ich bete zu dir. Ich lass den Kopf niemals hängen, denn ich schau zu dir auf. Gott, ich bete zu dir. Dein Glaube macht mich stark, mein Leben liegt in deiner Hand. Ich kämpfe jeden Tag, bitte verzeihe mir. Ich verlor meinen Glauben, vor einiger Zeit konnte ich nicht mehr an dich glauben. Doch ich weiß, deine Gnade hat mich hierhin gebracht. Ich knie zu Boden, bete zu dir jede Nacht und ich danke dir. Ich bin gesund auf dieser Welt, meiner Family geht's gut. Sie ist alles auf der Welt für mich. Ich bin durch schwere Zeiten gegangen, doch ich konnte das Leben schätzen lernen, dafür will ich danken. Ich glaube an das Schicksal, alles hat seinen Zweck, jeder hat seinen Platz auf dieser Welt. Ich will nicht weg, Gott, ich danke dir, Gott, ich weiß, ich bin nicht allein. In meinen Gedanken bist du ganz nah, immer dabei. Mein Leben liegt in deiner Hand, ich stehe immer zu dir. Jeden Abend knie ich zu Boden und bete zu dir. Gott, ich bete zu dir. Manchmal ist das Leben hart, doch ich gebe niemals auf. Gott, ich bete zu dir. Ich lass den Kopf niemals hängen, denn ich schau zu dir auf. Gott, ich bete zu dir. Manchmal ist das Leben hart, doch ich gebe niemals auf. Gott, ich bete zu dir. Ich lass den Kopf niemals hängen, denn ich schau zu dir auf. Wenn meine Tage gekommen sind, bin ich bereit, Schicksal. Ich genieße meine Zeit, meine Sünden sind gebeichtet. In Gottes Namen, ich genieße mein Leben. Nur Gott kann mich richten, Gott, ich hoffe, du bist immer da. Und gib mir Kraft, ich werde wach bleiben und in der Schlacht leiden. Doch ich stehe immer wieder auf und bete zu dir. Ich sprech das Vater unser und hoffe, du bist bei mir. Ich hab viel Scheiße gebaut und Fehler gemacht. Ich habe Menschen verletzt und mir nichts dabei gedacht. Heute sehe ich alles anders und schaue nach vorn. Ich liebe dieses Leben, ich hab schon zu viel verloren. Ich bete für eine zweite Chance. Ich bete für uns, für meine Family, Gesundheit und die Zukunft. Ich bete für die ganze Welt und den Weltfrieden. Und ich hoffe, Gott, du hörst, schenk uns Frieden. Gott, ich spreche mein Gebet, dir gehört mein Leben. Meine Seele, ich will dir danken für mein Leben. Gott, ich spreche mein Gebet, dir gehört mein Leben. Gott, nur du kannst richten über mein Leben. Gott, ich spreche mein Gebet, dir gehört mein Leben. Meine Seele, ich will dir danken für mein Leben. Gott, ich spreche mein Gebet, dir gehört mein Leben. Gott, nur du kannst richten über mein Leben. Ich bete zu dir. Manchmal ist das Leben hart, doch ich gebe niemals auf. Gott, ich bete zu dir. Ich lass den Kopf niemals hängen, denn ich schau zu dir auf. Gott, ich bete zu dir. Manchmal ist das Leben hart, doch ich gebe niemals auf. Gott, ich bete zu dir. Ich lass den Kopf niemals hängen, denn ich schau zu dir auf. Gott, ich bete zu dir. Manchmal ist das Leben hart, doch ich gebe niemals auf. Gott, ich bete zu dir. Ich lass den Kopf niemals hängen, denn ich schau zu dir auf. Gott, ich bete zu dir. Manchmal ist das Leben hart, doch ich gebe niemals auf. Gott,